Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 28. Mai 1790. Dein letzter Brief ist in einer Stimmung geschrieben, die mir sehr wohltut. Schon im jenaschen Lektionsverzeichnisse fand ich, dass du wenig angeschlagen hattest. Das ästhetische Kollegium habe ich ganz übersehen. Ich suchte dich bloß im historischen Fache und freute mich, dass du dich nicht mit Stunden überhäuft hattest. Dass du in Jena wohnst, ist für die Universität allein schon 200 Taler wert. In Göttingen gab es auch solche Professoren, die bloß durch ihren Ruf der Universität nutzten und denen man gar nicht zumutete, viel Vorlesungen zu halten. Die Dankbarkeit fordert höchstens ein Kollegium. Deine übrige Zeit gehört teils dir selbst, teils den Buchhändlern, die dich gewiss besser als die Studenten bezahlen. Über das Trauerspiel ästhetische Vorlesungen zu halten, war ein glücklicher Gedanke. Lass nur den Raphael bald etwas von deinen Ideen erfahren. Seine Antwort soll gewiss nicht ausbleiben. Über deine Philosophie der Geschichte bekehre ich mich noch nicht. Mein Ideal von Philosophie und von dir ist größer, als was du noch jetzt geleistet hast. Nachricht und Brief von mir wirst du durch Herrn von Funk erhalten haben. Ich bin begierig zu wissen, wie er dir gefallen hat. Über die Sully'schen Memoir wirst du mit ihm selbst gesprochen haben. Mir ist dabei überhaupt eingefallen, ob du nicht ganz neue Memoir mit in deinen Plan aufnehmen solltest, so dass sie neben den älteren zugleich erscheinen, zum Beispiel die Memoir von Richelieu, Choiseul. Bei diesen beiden sind dir nun wohl andere zuvorgekommen, aber jetzt kommen gewiss in Frankreich und England mehrere heraus, die sehr brauchbar wären. Du bist der Mann nicht, so etwas zu erlauern, aber Berthoch, der wohl eigentlich dein Verleger ist, da Mauke nur den Namen hergibt, wäre zu seinem eigenen Vorteil als Spürhund zu gebrauchen, um in englischen und französischen Journalen und Zeitungen aufzupassen. So weiß ich zum Beispiel nicht, ob Franklins Leben, von ihm selbst beschrieben, schon einen Übersetzer hat. Wir leben jetzt auf dem Weinberge und werden Dorschen etliche Wochen entbehren. Sie geht nach Karlsbad, weil es ihr das letzte Mal so wohl bekommen ist und hat eine sehr gute Gelegenheit gefunden. Frau von Recke, die jetzt hier ist und bei genauerer Bekanntschaft sehr bei uns gewonnen hat, nimmt sie mit sich. Die Recke verliert, wenn man sie als Genie und als Schriftstellerin, besonders als Dichterin, denkt. Aber dies war nicht ihre Bestimmung. Sie hat wirklich viel Feinheit der Seele, Talent zur höheren Freundschaft und eine seltene Zartheit der Empfindung. Unter uns war sie äußerst natürlich und wir freuten uns über die schöne Weiblichkeit, die wir gerade nicht in ihr gesucht hätten. Ich hoffe, diesen Sommer mit Erfolg arbeiten zu können, aber es ist immer noch Aussaat, wovon die Ernte sich sehr verspätigen kann. Für jetzt beschäftigt mich der Stoff zu einer Theorie der Ideale, der sich immer vergrößert und läutert. Kants Kritik der Urteilskraft macht mir wieder neue Arbeit. Wir begegnen uns in einigen Punkten und entfernen uns in anderen. Hier muss ich durch. Ich fühle, dass ich auf diesem Felde etwas leisten kann, und meine besten Stunden sollen dazu bestimmt sein. K.